Hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe beim Lord Nördchen. Natürlich ist nicht der Lord mit diesem mythischen Tier gemeint, sondern das Lord Nördchen. Der Lord Nördchen, die Lord Nördchen. Hallo, hier ist Robert. Grüßt euch nach der langen XXL-Folge beim letzten Mal mit Björn. Wieder eine normale, einfach nur, ich sitze in meinem Chillzimmer. Chillzimmer. Sagt man eigentlich noch chillen? Ist das jetzt mal so eine kleine Frage hier? Keine Ahnung. Herzlich willkommen erstmal. Ich habe heute einiges mit euch zu bereden. Und zwar aus drei Kategorien. Einmal MCU. Dann ein bisschen Daddy Issues. Und dann was mit einer Sache aus Daddy Issues zu tun hat, was ich ganz interessant fand und erzählenswert fand. Fangen wir doch gleich mal an. Ich habe mir gerade ganz frisch angeschaut den Trailer zu Entschuldigung, ich bin gerade hier halb abgelenkt, zu Thor, Love and Thunder, und muss sagen, ja, da habe ich Bock drauf, da habe ich Spaß dran, mit so einem leicht, also ich habe wirklich Lust drauf, die Trailer-Musik ist natürlich wieder gut getroffen mit so einem 80s-Vibe und das Thor-Logo mit so einem 80s-Vibe und so. Das macht irgendwie schon Spaß. Ich hab da Bock drauf. Ich hab Bock auf die Body-Transformation, auch wenn das in einer 30-Sekunden-Minuten-Szene. Ich hoffe, dass sie da ein bisschen Rocky aufs Korn nehmen. So eine schöne Trainingsszene und wie Thor wieder schlank wird quasi. Und da habe ich richtig Bock drauf. Wir haben die weibliche Thor gesehen. Das ist so das einzige Manko, was ich so ein bisschen spüre jetzt aktuell am Marvel gerade, ist, dass sie mir zu viel, ist klar, sie wollen eine neue Riege hinstellen, aber es ist halt wirklich, du kommst an keinem Ding mehr vorbei ohne, okay, wir haben jetzt hier eine weibliche Loki, wir haben jetzt hier wir haben jetzt hier Hawkeye-Nachwuchs, wir haben jetzt dieses, wir haben jetzt jenes. Es ist mir gerade ein bisschen viel. Ein bisschen, es fühlt sich immer noch wie Neustart an. Noch ist zu wenig Inhalt, der nach vorne geht. Aber wenn man sich überlegt, wie lange Phase 1 vom MCU gedauert hat und so weiter und so fort, das ist ja über Jahre gewachsen, dieses ganze riesige Thanos-Ding und so. Ich denke, muss ich mich einfach in Geduld üben und wir werden schon wieder was richtig Geiles hinkriegen. Also, oh, entschuldigt bitte. Oh, das ist mir sehr unangenehm. Aber eigentlich auch nicht, weil das ist ja Natur und da kann ich nichts dafür. Und dafür wart ihr wenigstens live dabei. Ich freue mich sehr auf mehr Inhalt vom MCU. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass ich gestern Spider-Man No Way Home, nicht Far From Home, No Way Home gesehen habe. Ein 2,5-stündiges Machwerk von 2021, kam Ende letzten Jahres, das wissen wir alle. Und meine Fresse, da haben sie wirklich einen rausgehauen. Also, es haben ja schon alle gelobt, gell? Ich bin wieder ein bisschen spät, late to the party, wie man so schön sagt. Aber was will man machen? So, das ist nun mal so. Ich habe mich richtig gefreut. Das war ein richtig geiler Streifen. Ich kann mir vorstellen, ich habe bestimmt wieder nicht die zweite After-Credit-Scene gesehen. Es geht mir so auf den Sack, diese 100 After-Credit-Scenes. Ich weiß es nicht, ob es da eine zweite gibt, ehrlich gesagt, weil ich gerade hier in die Besetzungsliste schaue und da jemanden sehe, den ich im Film gar nicht mitbekommen habe. Ja, also wir fangen mal ganz von vorne an. Also Tom Holland Spider-Man ist demaskiert worden. Ich fasse den Film nochmal ganz kurz für euch zusammen. Und zwar im Far From Home von Mysterio, gespielt von Jake Gyllenhaal. Genau. Und wir wissen, dass J.K. Simmons, der diesmal nicht Schlagzeug lernt, also nicht Schlagzeug jemanden Schlagzeug beibringt, sondern einfach nur wieder nerviger J. Jonah Jameson ist, wie immer, kennen wir ja, der in einer Szene sogar verdammt krass wie das Scatman John aussieht. Entschuldigung, das war ein kleiner, das immer, wenn ich an Scatman John, ich weiß, viele denken da an hier, wie heißt denn der, das andere Lied halt, I'm the Scatman, sondern ich denke immer an, fuck, wie heißt denn der Song, warte mal, Scatman John, das gebe ich mal ein hier, hier googelt der Chef noch selbst, Scatman John, passt auf, Leute, ey. Scat Round World oder so. Single. Scatman heißt der eine Song. Scatman's World. Geil, Leute. Ey, hört euch mal Scatman's World an. Das ist noch ein bisschen geiler, finde ich, als Scatman. Weil, obwohl, man kennt das ja, ne? Scatman, der große Hit. Und dann ein bisschen, ich glaube, davor oder danach kam Scatman's World. Und den müsst ihr euch mal reinziehen. Scatman's World. Wahnsinn, der Mann. Auf jeden Fall, J.K. Simmons sieht da auch mal kurz so aus. Auf jeden Fall haben sie... Ja, wie gesagt, Peter Parker wurde enttarnt, wird genervt, wünscht sich seine Freunde und seine Freundin leiden sehr schnell drunter. Und leiden da sehr schnell drunter, weil sie ans MIT wollen und dort nicht angenommen werden. Und ja, dann hat Spider-Man eben, also Peter Parker, ich sage einfach Tom Holland, die Idee, okay, wir gehen mal zu Dr. Strange, der kann bestimmt irgendwas machen, der kann irgendwas deichseln, der kann, ja, wir können mit durch die Zeit reisen. Ach nee, er hat ja den grünen Stein nicht mehr, das Siegel von Orichalcos. Nee, das war Yu-Gi-Oh! Auf jeden Fall den grünen Stein nicht mehr und dann kann er nicht mehr durch die Zeit reisen. Aber er kann ja das Gedächtnis der Leute, der Menschheit verändern, indem er sagt, okay, ich lösche jetzt hier einfach alle. Und dabei geht natürlich was schief und dann, aber Dr. Strange kann den Super-GAU noch verhindern und er schließt quasi, er bricht diesen Zauber ab. Ist auch ganz interessant, dass es da eine Abbruchmöglichkeit gibt. Ich glaube, das ist das erste Mal in einem Film, wo ein Zauber schief geht und man kann es abbrechen. Also das habe ich so noch nie erlebt. Dieser Film geht dann folgendermaßen weiter. Also ich habe heute richtig gute Überleitungssätze, merkte gerade. Der Film geht folgendermaßen weiter und zwar wird dann ja, dann finden sie raus, Tom Holland will dann versuchen, das vielleicht mit Reden zu klären. Und dann kommt natürlich Alfred Molina als Dr. Otto Octavius mit seinem geilen Scheiß. Dann sieht aus wie früher und ist eigentlich ganz schön geisteskrank, was da so los war. Also man sieht mal kurz einen Goblin, einen Kobold. Und ich muss dazu sagen, die Raimi-Trilogie, oh, ich weiß es nicht, ich bin immer so hin und her gerissen. Also für mich ist die Garfield-Filme sind, die haben ihre Daseinsberechtigung, die sind in Ordnung, die haben mich unterhalten, die sind cool. Aber für mich ist immer, wird immer das Rennen Tobey Maguire, also die Sam Raimi-Spider-Mans, Spider-Man und die Holland-Spider-Man sein. Und ich finde, Tom Holland hat für mich nur eine leicht größere Bedeutung für als Spider-Man, weil Stopp. Wir fangen das von vorne an. Ich finde, Tom Holland macht als Spider-Man für mich, also ich mag die Filme, ich liebe Spider-Man Homecoming, der war richtig geil, hat mir richtig Spaß gemacht, der zweite war richtig mäh, also es war in Ordnung, konnte man mal gucken und No Way Home war auch Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der war wie Spider-Man Homecoming. Es tut mir leid, ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, aber der war grandios. Aber da war eben wieder, bei No Way Home war wieder dieses typische, okay, Nostalgie, ja. Wenn Tobey Maguire das erst durch das scheiß Portal läuft, da, das war irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und auch zu hören, dass es offensichtlich mit MJ geschafft hat und so weiter und so fort. Ja, man kann von den Raimi Spider-Man halten, was man will. Der erste ist großartig, der zweite ist großartig, der dritte ist ein bisschen mauer, aber hey. Man muss dazu sagen, ich war damals recht jung. Ich glaube, Spider-Man 1 kam. Der erste Spider-Man kam. Na, komm. Sag an. Ich gucke mal. Ja, danke für nix, Tobey Maguire. Spider-Man 2002, da war ich fucking 11. Also 11 wurde dann 12. Man muss dazu sagen, das war genau diese Phase. Zu dieser Phase lief nochmal im RTL 2-Programm die Spider-Man-Zeichentrickserie. Und in dem Moment habe ich mich in. Ich glaube, das Spider-Man war der erste große Superheld, den ich so richtig mochte. Natürlich kannte ich Batman, ich kannte Superman, ich kannte solche abstrusen Sachen wie Batman of the Future. Ich kannte die Animated Series von Batman so ein bisschen, aber was mich wirklich gecatcht hat, war ja, war Spider-Man. Und zu diesem Zeitpunkt kam der Spider-Man-Film raus. Und mit dem großartigen Soundtrack-Song Chad Kroeger featuring Josie Scott Hero. Es war Wahnsinn. Das ist also sowas Kitschiges, 2000er-mäßiges gab's und gibt's nie wieder. Und deswegen liebe ich auch den Song. Und irgendwie, deswegen kannte ich auch alle. Ich kenne den Goblin, ich kenne Kraven, der Jäger, ich kenne, ja, es gab ja sogar Folgen mit dem Punisher, glaube, und Folgen mit Daredevil. Und ich glaube, Daredevil sieht man sogar recht früh im Film. Ich glaube, das war Daredevil, ne? Ich guck mal schnell. Das war doch, Matt Murdock ist doch Daredevil. Das war doch super offensichtlich. Matt Murdock. Das ist doch fucking Daredevil. Super Kräfte verfügt. Ja, ich lese es mal nach mit euch. Daredevil, genau. Das war sowas von klar. Das konnte ich mir sofort denken. Ich liebe es. Deswegen kenne ich auch viele Marvel-Schurken. Den Kingpin zum Beispiel kenne ich halt wirklich nur gegen Spider-Man, ehrlich gesagt. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie den bei Hawkeye so ein bisschen verheizt haben in der Hinsicht. Ja, das finde ich schade. Es gab ja auch mal einen Daredevil-Film, ne? Ich glaube, den muss ich mir noch mal reinziehen. Ich glaube, den gucke ich mir mal an. Daredevil. Ich gebe es noch mal kurz ein. Ich glaube, der ist auch so ungefähr in dem Zeitraum erschienen. Daredevil. Gucken wir mal schnell nach. Film. Der ist. Ja, fuck, Mann. Das war Ben Affleck. Stimmt. Der ist nämlich von 2003. Genau, ich erinnere mich. Scheiße, Mann. Ja, Mann, das war. Boah. Stimmt, das war fucking 2003. Ja, genau. Mit Colin Farrell und Jennifer Garner. Auch schon John Favreau. Krass. Aber nicht als, ja, ist ja klar. Nicht als, ja, wie heißt er? Nicht Harry, sondern, ja, ihr wisst schon, Happy. Ja, der, wie gesagt, der zauberige Chief und verschiedenste Bösewichte dringen aus den verschiedensten Realitäten ein und so weiter und so fort. Tom Holland mit seiner unverbesserlichen jugendlichen, ganz ehrlich, mir ein bisschen nervigen Art und Weise. Gut, aber sonst wird es keinen Plot geben. Spider-Man halt immer, immer das Sinnbild fürs absolut Naive, es tut mir leid, aber also fürs, ich glaube an das Gute im Menschen und ich glaube, dass ich jeden retten kann und ich auch dieses Maß an Selbstüberschätzung und dieses Positive, dieses, ja, ich weiß auch nicht. Also es war mir ein bisschen nervig, aber sonst würde dieser Film nicht entstehen. Tom Holland Spider-Man entscheidet sich dazu, die Probleme, die die Bösewichte haben, also Norman Osborn, Otto Octavius, also ja, Doc Ock und ja, wer ist noch dabei? Dieser Sandman ist dabei. Wir haben von den Andrew Garfield Spider-Man haben wir den die Echse dabei. Gut, die haben ja auch nur zwei große Bösewichte, ne? Ist ja klar. Die haben die Echse dabei. Die haben also Dr. Connors, die haben ja Electro dabei, der nicht mehr blau ist, Jamie Foxx. Und große Liebe für Jamie Foxx übrigens. Und ja, und da denkt, er kann ihnen allen helfen, fällt dann richtig auf die Fresse. Ich spoilere jetzt nicht, was weiter passiert. Sie haben quasi irgendwie, fühlt sich dieser ganze Kram an, wie, okay, wir haben jetzt einen Punkt geschaffen, wo jetzt wirklich Spider-Man anfängt, im Prinzip. So hat sich das alles für mich angefühlt, dieses Homecoming, Far From Home und jetzt No Way Home. Wir haben Grundlagen geschaffen. Ich sage jetzt auch nichts weiter, ich will es nicht spoilern. Wir haben Grundlagen geschaffen für den gebrochenen Held Peter Parker. Ne? Denn Peter Parker ist wirklich ein tragischer Held. Gut, welcher Superheld ist das nicht? Ja, also die sind alle irgendwo tragische Helden. Alle. Alle. Die haben alle ihren Punkt, wo du sagst, okay, das war nicht in Ordnung in ihrer Vergangenheit. Also im Prinzip ein tiefer Fall eines Superhelden hier, der gestärkt aus der Situation hervorgeht. Mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen. Ich möchte jetzt nur noch von den, ja, da kann man ja nicht mal mehr Cameos sagen. Ich dachte, ja gut, da läuft Tobey Maguire und Andrew Garfield, die sind in einer Szene mit dabei, so wie man vor ein paar Jahren noch solche Filme gemacht hat. Okay, sie laufen einfach mal durch die Gegend oder so. Das sind keine Cameos mehr, das sind Rollen. Das sind wirkliche Rollen, auch die Bösewichte tragen alle zum Plot bei, tragen alle zur Lösung der Probleme bei. Sehr charmant fand ich dieses so ein bisschen mit Augenzwinkern rumgequatsche von diesen einzelnen Peter Parker Reinkarnationen. Auch der kleine Wink an Miles Morales, das wäre der absolut geisteskränkste Shit gewesen, hätten sie einfach einen fucking afroamerikanischen jungen Schauspieler gecastet, der was auf dem Kasten hat und hätten einfach gesagt, okay, wir knallen jetzt hier am Schluss noch einfach fett Miles Morales rein. Ne? Auch nicht der Zeichentrick-Kram. Ich liebe den Film, der war richtig gut, der hat mir richtig gut gefallen, der Into the Spider-Verse, der war richtig gut, aber hätte das einfach nur mal gemacht. So ein bisschen noch so ein Balls-Move, weil von der Besetzung her war das alles schon richtig, wie soll ich sagen, ja, das war so vorhersehbar. So. Klar hat man sich gefreut über jeden, der dabei war, aber man hat Octavius schon gesehen. Und wenn man ehrlich ist, oder wie ich schon gesagt habe, für mich ist die alte Garde halt wirklich das Wichtigste. So, das Wichtigste. Willem Dafoe am Start. Ich hätte auch Bock gehabt auf Harry, muss ich ehrlich gesagt. Harry Osborn hätte ich auch noch Bock gehabt. Ich hätte auch noch Bock gehabt auf MJ. Ich hätte auch noch richtig Bock gehabt auf... Ja, das war's eigentlich. Im Prinzip, wenn mir nur zwei Sachen einfallen, die für mich noch, was heißt nicht gefehlt, die haben nicht gefehlt, aber ich meine, sie haben es super gemacht. Sie haben die Rollen, das war nicht einfach nur Cameos und das fand ich geil. Die haben halt wirklich Sinn gemacht, die haben Spaß gemacht, die haben, ich bin froh, dass sie die Echse nicht so viel gemacht haben, weil die sieht ja wirklich immer noch richtig schlimm aus eigentlich. Lizard könnte man wirklich ein bisschen krasser machen. Ich muss sagen, Michael Keaton als Vulture war halt wirklich absolut sexuell. Das war geisteskrank. Das war einfach nur krass. Und dass der da nicht auftaucht, war ja klar, ne? Also das ist ja im Zeitschrank von Tom, in der Dimension von, ich bin in einer anderen Dimension. Von Tom Holland, ja. Am Start. Also ich weiß nicht, mir hat das Bock auf mehr Spider-Man gemacht, weil, wie gesagt, jetzt der andere Spider-Man, ein anderer Spider-Man, ein gereifter Spider-Man. Ich habe da Lust drauf, das hat Spaß gemacht, dieses ganze Schul-Skating. Das ganze Schul-Setting hat Spaß gemacht und das hatte jetzt seine Daseinsberechtigung, hatte auch seine Daseinsberechtigung in Kombination mit Tony Stark. Definitiv, es hatte seine Daseinsberechtigung, aber es reicht jetzt. Es reicht jetzt, wir brauchen jetzt einen emanzipierten Peter Parker, wir brauchen jetzt einen Peter Parker, der einfach ein bisschen abgeklärter ist, der auch mal sagt, okay, fuck it, ich kann sie nicht alle retten, weil das ja quasi der Plot jetzt von dem Film war. Aber das ist halt eine gute Reise gewesen. Ich freue mich dadurch saumäßig auf den neuen Strange-Film. Ich freue mich auf mehr, aber faszinierend. Das Faszinierende daran ist, man kann ja Tom Holland ja schon sagen, er gehört im Prinzip zur alten Garde. Er gehört zu den Kern-Avengers mit, er gehört zu diesem Dunstkreis. Ich habe Bock auf Spider-Man, Doctor Strange, Thor, Guardians ehrlich gesagt nicht so sehr, die fand ich immer unterhaltsam. Ich habe Bock auf Paul Rudd, aber noch mehr Bock auf Paul Rudd im Ghostbusters-Kontext. Gut, aber dazu später irgendwann bestimmt mehr. Ich habe Bock auf, ich vermisse die, Mann. Irgendwie, ich mag den ganzen Kram, es fühlt sich immer noch an wie wir starten. Wir starten immer noch. Ihr wisst immer noch nicht, was da los ist. Und ihr wisst noch nicht mal einen Bruchteil von dem, was wir geplant haben. Und so weiter und so fort. Das Problem ist, ich sehe schon wieder kommen, es baut sich gerade ein unglaublicher Hype auf. Bei Björn, Grüße gehen raus an dich. Und auch bei anderen, manche finden bestimmte Dinge nicht so gut. Ich freue mich auch auf Morbius, den schaue ich mir auch noch an. Fakt ist, offensichtlich werden diese Filme nicht langweilig. Das MCU wird nicht langweilig. Das ist immer gute Unterhaltung. Und was bei MCU ein mittelmäßiger Film ist, ist, ich will damit jetzt nicht sagen, dass No Way Home ein mittelmäßiger Film ist. Also das ist nicht, dass ihr mich falsch versteht. Was beim MCU noch ein mittelmäßiger Film ist, ist im anderen Filmbereich ist das, ja, das ist richtig, das ist schlecht, so. Das war jetzt falsch ausgedrückt. Also ihr wisst, was ich meine. Ich bin ein bisschen durcheinander. Es ist Sonntagmorgen. Was bei MCU ein mittelmäßiger Film ist, ist bei anderen noch ein Blockbuster. Sagen wir's so. Also, das ist immer noch ein ganz hohes Niveau. Ja, Spider-Man immer Tragik am Start gewesen. Und jetzt ist sie endlich eingekehrt. Klar war diese Tragik immer schon ein bisschen dabei, dieses Verlieren des Vaterersatzes durch Tony Stark ist immer dabei. Das sowas war immer dabei, so diese Ebene, aber in diesem Film wird's nochmal um einiges krasser. Wenn ich überlege, Tobey Maguire, Spider-Man hat, da war so diese klassische Origin-Story mit Onkel Ben, Andrew Garfield hat seine Schnalle getötet. Und ja, und was bei Tom Holland passiert, das will ich einfach nicht verraten, weil viele gehen nicht ins Kino mehr, nicht mehr viele ins Kino. Und ich möchte euch das jetzt nicht versauen, ehrlich gesagt. Das will ich nicht. Gespoilert wird nicht heute. Ja, wie gesagt, der Film hat riesen Spaß gemacht. Meine Frau und ich haben zusammen geguckt. Meine Frau ist auch eher Team Tobey Maguire. Ich muss auch sagen, man ist mittlerweile so an fucking Tom Holland gewöhnt, dass es echt ungewöhnlich war, einen krass auftopierten Andrew Garfield und einen Tobey Maguire in ihren Kostümen zu sehen. Das hat ja nichts mit Spoilern zu tun. Wir wussten das ja schon seit ein paar Wochen, dass die mit dabei sind. Tobey Maguire, wie gesagt, habe ich ja schon versucht, so ein bisschen zu erklären, immer mein Spider-Man, weil, wie gesagt, das genau in diese Zeit fiel. In diese, okay, krass, Spider-Man, ja, Mann, finde ich mega geil. Und das ist wirklich heftig. Andrew Garfield immer so ein bisschen mehr gewesen. Ich glaube, so lange sind die Filme auch gar nicht mehr her, die Amazing-Filme. Das fand ich auch ein bisschen, das fand ich lustig, fand es aber auch ein bisschen kitschy, aber auch ein bisschen übertrieben so. Ja, Mann, du bist amazing. Du bist amazing. Wir haben es doch verstanden, Mann. Meine Güte, das war schon ganz schön viel Meta-Humor dabei und so. Das war schon ganz schön lustig. Ich fand auch die Sache cool, dass sie drauf eingegangen sind, dass Tobey Maguire halt wirklich die Spinnenfäden aus seinem Körper machen konnte und so weiter. Paar lustige Szenen dabei, paar lustige Sprüche, Das war so unbeschwert teilweise. Das war wirklich toll. Das hat mir Spaß gemacht. Das war einfach nur Unterhaltung. Und halt, ich habe wirklich gegrinst wie ein kleines Kind. Das ist halt wirklich so. Ich habe gegrinst, wie als Tobey Maguire durch dieses Scheißportal trat. Das ist halt, ich wusste es ja schon. Und ich habe eigentlich im Prinzip, da war zwischendurch mal so ein paar Szenen, wo ich dachte, ja komm, jetzt übertreibt's nicht. Wir wissen ganz genau, auf wen wir hier warten. Und jetzt beruhigt euch mal und jetzt zeigt mir endlich Tobey Maguire. So. Und ja, aber das ist halt so diese Nostalgiebrille. Und ich denke, für Leute, die das gerade entdecken oder die halt mit Tom Holland eingestiegen sind, denke ich, ist das eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, einen Anknüpfpunkt zu haben. Okay, ich gucke mir jetzt die alten Teile einfach mal an. Ich hab da Bock drauf. Ich guck mir das einfach mal an. Und vor allem durch die Verknüpfung jetzt mit eventuell irgendwann mal einem Tom Holland in einem Venom-Anzug. Ganz ehrlich, komm, da haben wir Bock drauf. Wir fanden alle den Venom-Anzug geiler als den Originalen, oder? Und ich würde mir mal wünschen, dass Spider-Man mal wirklich in dem Comic Venom-Anzug kommt. Denn der Sam Raimi, also Spider-Man 3, Tobey Maguire 3, Spider-Man hat ja auch den Venom-Anzug, aber da ist es einfach nur der Standardanzug in schwarz. Aber Comic-Fans und Connoisseure wissen ja, dass Spider-Man, der Venom-Spider-Man hat ja eigentlich vorne und hinten, die quasi über den Brustkorb geht, eine weiße Spinne drauf. Und die sieht absolut sexuell. Der sieht absolut sexuell aus, der Anzug. Finde ich richtig geil. Und das wäre auch geil, wenn die dann vielleicht das auch schaffen, den Spider-Man-Anzug so auch zu machen. Gut, da bin ich ein bisschen pingelig, weil ich halt so krasser Spider-Man-Fan bin. Zu sagen, okay, wir stellen auch den Netzwurf um. Denn wir kennen ja alle, Spider-Man hat ja so dieses, okay, ich mach das mit einer Metal-Pommes-Gabel, bloß halt nach unten geknickt. Und Spider-Man, also der Venom-Spider-Man, hat quasi das oben aus dem Handgelenk raus und er drückt seine Faust einfach nur nach unten, macht eine Faust und neigt sie nach vorne, streckt seinen Arm dabei. Da hätte ich mal Bock drauf, auf so ein akkurates Spider-Man-Ding. Da war auch wieder so ein Auftritt von der von der Iron Spider, von dem Iron Spider Suit, am Anfang, relativ am Anfang, mit den vier Armen zusätzlich, und ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Aber ist auch nicht schlimm, das sind so Pingeligkeiten, so, wo ich mir denke, komm, gut, gerade wollte, habe ich mir gewünscht, dass sie wirklich den Venom Suit früher hieß das ja, das hieß der ja nicht Venom, sondern der Symbiont, ne? Manchmal würde ich mir da auch so ein bisschen wünschen, so dieses, ja, das ist wie in den alten Star Wars Teilen, ja, der X-Flügler und so weiter und so fort, ja, diese ganzen, die T-Jäger und so, dass sie da so ein bisschen wieder den Mut haben und wirklich auch die alten Begriffe dafür verwenden, ne? Und der Venom hieß früher nie Venom, der hieß Symbiont in Deutsch, ganz einfach. Egal, das ist wieder dieses Ambivalente von mir, dass ich auf der einen Seite nicht überpingelig bin oder sein will, weil es mir relativ egal ist, auch wenn mir der Iron Spider Anzug nicht gefällt, dass mir das da wirklich scheißegal ist, dass er da mit dabei ist. So, das, also ich finde ihn nicht so cool. Das ist irgendwie alles zu tacky. Das ist sowieso im Allgemeinen ein bisschen schade an den Tom Holland Spider-Man-Film. Sind ein bisschen tacky, aber macht natürlich Sinn, sein Vorbild oder seine Vaterfigur Tony Stark ihn da halt wirklich redlich unterstützt hat. Es macht auch Sinn. Tom Holland, super wichtig für das MCU. Super, also Tom Holland Spider-Man, super wichtig fürs MCU. Richtig geil, hat eine tolle Daseinsberechtigung, macht Spaß. Aber wie gesagt, die erste Liebe, Tobey Maguire, mein erster Lieblingsfilm. Kirsten Dunst, Leute, also nicht mein erster Lieblingsfilm, sondern mein erster Spider-Man. Kirsten Dunst, Leute, ich glaube, da brauche ich nichts dazu zu sagen. Kirsten Dunst als Mary Jane, das glaube, nichts wird das irgendwann mal toppen. Nie und nimmer wird das irgendwas toppen. Und wie gesagt, also ich habe viel Liebe für den Film. Ich habe das sehr gemocht. Ich werde mir auch, wenn er irgendwann günstiger wird, ich gucke ja immer, wenn, dann was digital, ne? Ich meine, ich habe das jetzt für 9 Euro noch was, 5 Euro noch was geliehen, wo ich mir denke, jau, komm, haust du raus, machst du, scheiß drauf. Was, ey, das sind Videothekenpreise, Leute. Dann warte ich noch ein halbes Jahr und kaufe dann nochmal die Blu-ray. Alles gut, ey. Damit kann ich richtig gut leben. Wie gesagt, Jamie Foxx, na klar, das ist natürlich nicht die Rolle seines Lebens. Willem Dafoe wieder hervorragend gespielt. Leute, hervorragend. Zwischen diese gespaltene Persönlichkeit, dieser wahnsinnige Blick, dieses, sag ich mal, Herz, ja, für dieses, ich weiß es auch nicht. Irgendwie, das war irgendwie ganz, ganz toll und ich lieb's. Ich lieb's einfach nur. So richtig geil. Ey, ich fand den geil. Ich fand den einfach geil, weil es ein bisschen weit hergeholt war, dass Spider-Man halt einfach mal Doctor Strange ausschaltet. So, und ja, oh Leute, vor allem, wie lange war er denn auch weg? So, wo ich mir dachte, ach kommt, hör doch auf. Hör doch einfach auf. Naja, gut, wollen wir nicht zu pingelig sein, das ist halt wichtig für einen Plot und so weiter und so fort. Im Prinzip ein Problem, was sich Spider-Man, also Tom Holland, selber geschaffen hat. Und das hat man ja so im Prinzip ja auch lange nicht mehr. Fakt ist, ich habe weiterhin Bock aufs MCU, es hat mich nochmal richtig reingeholt. Ich freue mich wie Sau auf Star Wars, ja, das muss ich euch wirklich mal sagen. Und das wird absolut sexuell. Jo. Ja, und dazu kann ich dann gleich noch was zu Spider-Man sagen. Das passt natürlich ganz gut. Ich habe meine Drohung wahrgemacht, die ich vor ein paar Folgen gemacht habe. Ich habe mir jetzt endgültig eine PS4 gebraucht gekauft und habe ja schon in der weiß auf weißen Voraussicht, dass ich irgendwann mal eine PS4 besitzen werde, mir das Spider-Man PS4-Spiel geholt. Und Leute, ich weiß, das ist eine alte Kamelle, deswegen rede ich nur ganz kurz drüber. Leute, das macht Spaß. Das macht Spaß. Das ist richtig gut. Schwungmechanik, bewegen durch die Stadt, super intuitiv, super gut. In so einem Kampfsystem ist halt komplett von der Arkham-Reihe abgekupfert. Scheiß drauf, ist voll gut, macht Spaß. Leaps, Batman gut eingefangen, nicht Batman, Spider-Man, so diese ganze Charme, diese dumme Sprüche und so weiter, gut eingefangen. Und ja, Empfehlung dafür. Nächstes Thema, wir gehen rüber zu Daddy Issues. Und zwar, meine Tochter und ich waren heute ist Sonntag, vor zwei Tagen waren wir das erste Mal auf einer Feier. Das ist natürlich mit 4,5 Monaten recht früh. Aber wir wollten und mussten dahin, weil das war eine Hochzeit. Und das war eine wichtige Hochzeit. Nicht meine eigene, die ist schon gelaufen vor ein paar Jahren, aber das war eine Hochzeit. Und also wochenlang macht man sich da schon Gedanken. Also ich bin so ein Mensch, da macht man sich Gedanken, oh, hoffentlich läuft alles gut, hoffentlich schreit die nicht während der Zeremonie, hoffentlich macht die nicht übelsten Terz oder schreit viel oder ihr geht's einfach nicht gut oder sie fühlt sich nicht wohl, sie ja, also das ist halt einfach wir machen uns zu viele Gedanken, wir sind zu unruhig, wir können das nicht genießen, ist ja auch ein Stück weit Egoismus dabei, ne? Die erste Feier nach der Geburt des Kindes und nach zwei Jahren dem großen C. Das ist schon irgendwie, haben wir uns da, meine Frau und ich, schon wochenlang drüber Gedanken gemacht. Wie machen wir das? Wir fahren mit zwei Autos, wir nehmen das mit, dies mit, jenes mit. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Flaschennahrung, wir brauchen normale Nahrung, wir brauchen dies, wir brauchen jenes. Und was muss ich euch sagen? Ich habe das Gefühl, bei sowas kann man sich auf meine Tochter verlassen. Ja, alles war in Ordnung. Alles super. Ich sollte, dazu komme ich dann gleich in meinem nächsten Teil des Podcastes, ich sollte ein Lied singen. Das habe ich auch getan und meine Frau wollte das gerne noch abwarten und das war schon halb acht, glaube. Halb acht oder so um acht rum. Und da war meine Tochter natürlich schon sehr, sehr müde. Das ist ja klar, die hat dann am Buffet geschlafen und ich weiß auch nicht, das war sehr, sehr süß, aber meine Frau ist dann auch nach Hause gefahren. Ich bin dann noch zwei, drei Stündchen geblieben. Das war schon, wie gesagt, die Zeremonie war echt wunderbar. Da war sie ganz, ganz lieb. Ich weiß es nicht. Also man muss es, so dieses, wir lernen gerade, meine Frau und ich lernen gerade dieses, okay, wir machen das jetzt einfach mal. Bam. So dieses, wo man sich am Anfang viel Gedanken macht, es wird jetzt einfach gemacht. Los geht's. Wir hauen jetzt einfach einen raus, wir gehen jetzt los, wir starten jetzt, wir fahren jetzt einfach dahin, wir fahren hierhin. Letztens, ja, da waren wir auf einem, meine Frau und ich wollten mit unserer Tochter spazieren gehen und da habe ich gesagt, na komm, wir fahren jetzt einfach nach Jena, das ist so eine Nachbarstadt, nicht weit entfernt von meiner Heimatstadt. Wir fahren da jetzt einfach hin und laufen auf einen relativ hohen Berg, der da ist. Wir laufen so einen Dinosaurierpfad lang. Der ist natürlich für kleinere Kinder, ist der super. Da wird so ein bisschen auch mit Augmented Reality und einer App wird da quasi, werden da die verschiedensten Sachen erklärt und so weiter. Und weil ich keinen Bock hatte, schon wieder durch meine Heimatstadt zu latschen zum 100. Mal, habe ich gedacht, komm, wir packen jetzt den ganzen Scheiß und fahren los. Und das haben wir gemacht und wir wurden belohnt mit einem wirklich schönen Tagesausflug und Muskelkater, weil wir sind nämlich auf den fucking Berg hochgelaufen. Genau. Danach war das erste Osterfest meiner Tochter am nächsten Tag. Das war auch wirklich sehr, sehr schön und sehr harmonisch. Meine Mutter, also ihre Großmutter, sie hat gerade so ein bisschen gefremdelt und hat dann immer geweint, wenn sie bei jemand anders auf dem Arm war. Und dann ist das Eis gebrochen quasi und es ist alles gut gewesen. Und das war auch sehr, sehr schön. Einfach machen, einfach tun, einfach, ich weiß nicht, wir sind da wahrscheinlich noch zu verkopft, aber wir freuen uns, dass wir uns Stück für Stück wieder Freiheiten zurückerkämpfen und auch Mut wieder zurückerkämpfen. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Sie war wirklich echt entspannt. Das Einzige, wo sie ein bisschen, naja, auf einer Party wird auch mal Musik gemacht. Und als der DJ startete, ist ja klar, das ist ja dann laut und das ist für so ein 4 Monate altes Kind echt krass. So, deswegen, es war schon echt grenzwertig. Normalerweise, also meine Frau und ich wären es lieber gewesen, wenn wir dann einfach nach Hause gefahren wären. Aber dadurch, dass ich eben noch auf der Hochzeit gesungen habe, getrellert, who yourself? Nee, ich habe was anderes gesungen. Und ja, da habe ich, ja, dann haben wir das halt einfach durchgezogen. So, also Schlafenszeit war eigentlich schon lange rum. Gut. Dann ist meine Frau nach Hause gefahren und dann war auch alles easy, alles cool, schön ins Bett gegangen und ich habe dann noch gefeiert. Nee, ich habe einfach nur gequatscht, weil ich bin ja dann noch Auto gefahren, habe Colas getrunken und dann bin ich schön nach Hause gefahren. Also Leute, wenn ihr selber Eltern sein solltet oder werden solltet, gerade einfach mal probieren, einfach machen und flexibel sein, dann eben auch mal den Mut haben zu sagen, okay, ich hau jetzt ab, ich steige jetzt ins Auto, fahre nach Hause. Das nimmt euch, wenn ihr die richtigen Leute habt oder wenn ihr es mit ordentlichen Menschen zu tun habt, dann nimmt euch das keiner übel. Ne? Wenn ihr es mit Egoisten zu tun habt, dann denke ich mal, läuft das alles ein bisschen anders. Aber wie gesagt, eine sehr schöne Erfahrung für mich und meine Frau, für meine Frau und mich und auch für unsere kleine Tochter, denke ich mal. Denn die war wirklich gut drauf. Ja. Und ich möchte zu dieser Hochzeit noch was erzählen, denn ich habe kleine Vorgeschichte zu mir. Das habe ich im Podcast, in diesem Podcast noch nicht erzählt. Ich bin Musiker. Ich habe seit Jahren spiele ich Instrumente, ein Instrument, Gitarre hauptsächlich. Also Saiteninstrumente sind eher so mein Go-To-Ding. Spiele auch Ukulele und so weiter. So ein bisschen. Spiele Gitarre, spiele lange Gitarre. Singe auch dazu, eher seltener war jetzt in einer Band vor ein paar Jahren, die 5 Jahre war ich da, glaube ich, oder 4, die nur Chili Peppers gecovert haben. Eine reine Coverband, die, wo ich so ein bisschen Backing-Gesang mitgemacht habe. Auf jeden Fall hat dieser Backing-Gesang auch schon eine Menge gemacht, denn meine Stimme war trainiert. Meine Stimme hat funktioniert, war auf der Blüte ihrer Zeit. So, und dann gibt es natürlich ein Brautpaar, das dann, es war eine Hochzeit, wie gesagt, das den Wunsch äußerte, okay, du singst jetzt mal bitte das Lied. Und weil es eben wichtige Leute für mich sind, habe ich gesagt, okay, das mache ich. Das mache ich nicht für jeden, definitiv nicht. Weil ich bin da ein bisschen eigen, ich mache Musik nicht, um mich auf eine Bühne zu stellen. Klar mache ich das. Ich finde das auch das Nervigste eigentlich am Musizieren, dieses, okay, ich fahre jetzt dahin, ewig. Oder fahr dahin, muss übelst erstmal alles einladen. Oh, zum Kotzen. Dann hinfahren, ausladen, aufbauen. Auch zum Kotzen. Ja, dann ist es meistens kalt, wenn du Open Air spielst. Das ist richtig scheiße, da funktionieren die Finger nicht. Da kannst die Gitarre eigentlich in die Ecke stellen. Da bist du einfach nicht so flexibel in den Fingern, kannst nicht ordentlich spielen. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. So, dann Soundcheck, meistens nur zwischen zwei Auftritten. Also die eine Band spielt, dann spielen wir und da spielt eine andere. Schneller Line-Check, also auch wirklich nicht so richtig. Dann traust du dich nicht, a cappella zu singen. Das ist natürlich schwierig, da brauchst du ein hohes Selbstbewusstsein. Weil die sagen ja dann, hier, sing mal kurz ins Mikrofon, du singst ja Backing. Dann singst du so eine Backing-Spur, super peinlich, alle stehen rundherum, gucken blöd. Super unangenehm. Dann spielst du, rupst den Kram runter. Muss natürlich gleich wieder abbauen, so, weil die nächste Band, die steht schon in den Startlöchern und wartet. So, dann bleibst du natürlich noch ein bisschen vor Ort, weil ein bisschen gesehen, sehen und gesehen werden. Dann fährst du nach Hause. Ja, aber das Problem ist, ja, weil es gibt immer Bandmitglieder, die sagen, ich habe keine Zeit mehr, ich habe jetzt einen wichtigen Termin, oder ich muss noch auf eine Feier oder so, auf einen Geburtstag oder so eine Scheiße, die dann sagen, okay. Jo, bis dann, ich fahre jetzt nach Hause und dann stehst du zu zweit, in einer Band von 4 Leuten, stehst du dann da und sagst, okay, wir räumen jetzt wieder alles aus. Wir schleppen alles wieder in den Proberaum rein. Vielen Dank für gar nicht, die Arschlöcher. Und das ist so ein bisschen, ihr merkt, das ist so mein Schmerzthema, was bei Bands ist, weil immer dieselben aufbauen und immer dieselben abbauen und wegräumen und tragen und so und die anderen verpissen sich einfach. Und das ist super egoistischer Scheißdreck und deswegen, es war auch ein Grund, warum ich dann aus der Band ausgestiegen bin. Eigentlich aus allen Bands ausgestiegen bin, weil es immer nur dieselben waren, die arbeiten, immer nur dieselben sind, die was machen, immer nur dieselben sind, die Lieder schreiben, immer nur dieselben sind, die was beitragen und die halt wirklich auch was machen wollen, was reißen wollen, das ist auch so ein bisschen, ja, das hat so parallel mit meinem alten Podcast, Grüße gehen raus, immer nur dieselben, die was reißen wollen, immer nur dieselben, die sich ausruhen. Und irgendwo hat man dann keine Lust mehr und dann schmeißt man es halt hin. Genau. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich seit Anfang der Corona-Pandemie, also kurz vor dem großen C, bin ich da aus der Band ausgestiegen. Ich bin mit Zeit kommen alle nicht mehr klar, wie funktioniert Zeit und wann war eigentlich was, weil die letzten 2,5 Jahre einfach nur im Geiste verschwimmen. Man vor sich hin vegetiert. Im Prinzip, ja, bin ich dann halt ausgestiegen und seitdem habe ich nicht mehr gesungen. Nicht, gar nicht, ganz wenig. Nur auf Arbeit mal mit den Kindern, aber das sind ja immer nur, mit Kinderlieder sind ja immer ganz einfache Melodien, ja, die Kinder auch können. Und, dann steht man da in, ja, ich habe das bei mir in meiner Werkstatt gemacht, im Heizungsraum, stand ich halt da ist eine Alexa drin, keine Werbung an dieser Stelle, habe ich das Lied abgespielt und habe dazu gesungen und habe gemerkt, hey, scheiße, Mann. Was heißt, da habe ich gemerkt, ich habe das sowieso schon seit Monaten gemerkt und im Gefühl gehabt, Jahren, scheiße, meine Stimme funktioniert nicht. Ich komme auf mein höheres Register gar nicht mehr. Ich kann auf meinen Stimmumfang gar nicht vollumfänglich mehr zugreifen. Ich war dann auch krank, also ich hatte nicht Corona, aber ich hatte, was weiß ich, irgendeine Lungenentzündung oder so ein Kram und bin dann halt echt ausgeschieden. Das war letztes Jahr. Und ich habe das Gefühl gehabt, das hat meine Stimme nochmal richtig, richtig, richtig in Dreck gerissen. Fakt ist, ich habe dann jetzt echt seit Montag letzte Woche durchgängig geübt, also den Montag vor dem Freitag quasi, ja, das ist eine gute Aussage, Montag vor der Hochzeit geübt, immer eine erste Abend war wirklich hart. Das war wirklich krass. Habe ich geübt und es war echt, ich war auch verkrampft und es war so eine geistige Blockade da und ich konnte nicht aufmachen und das war echt, echt schlimm, schlimm, schlimm, schlimm. Zumal ich ein Mensch bin, der gerne singt. Der gerne singt. Also und auch mal gerne was Anspruchsvolleres singt. Und das war echt, das war die Hölle. Ich dachte, ich bin so traurig und deprimiert ins Bett gegangen am Montagabend. Das war echt nicht schön. Der zweite Tag lief dann schon besser. Dritter Tag war noch besser. Donnerstag war ich sehr zufrieden. Und am Freitag kam der Punkt, an dem der Knoten platzte. Da war es dann nämlich soweit. Da war der Auftritt. Es war wirklich nur ein Song. Das Brautpaar kam rein und ich habe dazu gesungen. Und das war, ich war sehr aufgeregt, habe auch meine Textzeile vergessen und die Leute waren, es war so wie quasi eine Überraschung für die Gäste, denn eigentlich war es eine getarnte Geburtstagsparty. Und am Morgen wurde heimlich geheiratet mit mir und Verwandtschaft. Ich kann sagen, es ist jemand nahes Verwandtes von mir, hat geheiratet. Und abends war dann ein großer Reveal auf dieser Geburtstagsparty. Denn der Bräutigam hatte Geburtstag. Und dann kam es rein mit Brautstrauß und Ringe dran und alles. Und die Leute sind ausgeflippt. Und dann haben sie mich ja logischerweise nicht mehr gehört. Da war ich auch sehr dankbar dafür, ich war nämlich noch sehr unsicher, war auch emotional, wie gesagt, weil es sind nahe Verwandte von mir, und dann durfte ich, 2 Stunden später sollte ich nochmal singen. Und dann habe ich das Lied nochmal gesungen und dann habe ich aufgedreht. Dann war der Knoten geplatzt, dann war ich locker, da war ich gelöst, dann habe ich einfach gemacht. Und so ein bisschen das war die letzten Tage weg. Und dieser Knoten, wenn dieser Knoten platzt und wenn du wieder, du bist nicht wieder auf 100%, aber du bist so auf 80, auf guten 80, stabilen 80% deiner alten Stimmleistung, dann bist du zufrieden. Und dann gehst du auch, Also vor allem nach diesen zweieinhalb Jahren Pause, ja, man muss sich überlegen, das ist wie wenn man 2 Jahre seinen Arm nicht bewegen würde. Das sind einfach Kehlkopfbewegungen, Atembewegungen, die trainiert werden müssen, die regelmäßig gemacht werden müssen. Und das hat mich echt ein bisschen wieder aufgebaut, dass ich die Möglichkeit habe, wieder das wieder zu machen, wieder zu singen. Da habe ich richtig Bock wieder drauf gekriegt. Oh ja, da kriege ich hier die großen WhatsApp-Reveals. Oh ja. Genau. Richtig schön. Meine Tochter war natürlich auch so ein bisschen das Highlight der geheimen Hochzeitsfeier, der Geburtstagsfeier. Es war wirklich ein gelungener Abend. Also muss man wirklich sagen. War richtig schön. So. Leute, wenn ihr singen und sowas liebt, nehmt euch die Zeit. Und ich weiß, das ist immer so einfach gesagt und ich schaff's selber nicht. Nehmt euch abends einfach mal eine halbe Stunde Zeit. Eine halbe Stunde, dreimal ein Lied durchsingen und schon seid ihr wieder. Ein bisschen was Anspruchsvolleres auch. Und schon seid ihr wieder dann auf dem Level. Dann seid ihr auf dem Level. Dann singt ihr einfach mal das Intro von Digimon. Oder von Dragon Ball. Dragon Ball Z. Und ja, dann wird das alles wieder. Aktuell steht jetzt erstmal nicht viel auf der Agenda gerade bei mir. Denn das große Ding war jetzt wirklich, was uns die letzten Wochen so beschäftigt hat bei meiner Frau und mir, steht jetzt erstmal so familientechnisch erstmal nicht viel auf dem Programm. Aber was uns so beunruhigt, gerade Bezug auf meine Tochter. Aber der Podcast wird nächsten Monat schon, wird wieder Gast sein auf einem Event, und zwar auf der EGA in Erfurt. Und zwar ist das der Comic Park 2022, Comic Park Erfurt. Und zwar Samstag und Sonntag. Und das ist am 7. bis 8. Mai, also das ist nicht mehr lange hin. Das ist in 2 Wochen. Ja, ich glaube, das sind 2 Wochen. Ja, geil, Mann. Da freue ich mich aber schon drauf. Und da werde ich euch in die Welt des Comic Parks 2022 führen. Und das ist richtig geil, Leute. Da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Und vielleicht treffen wir ein paar Leute, die wir aus meinem alten Podcast-Projekt schon kennen. Und zwar freue ich mich sehr auf die. Ich kann ja mal schnell gucken, was so im Programm drin ist. Ja, wir gucken einfach mal eine kleine Vorschau auf unsere Comic Park-Exklusivfolge. Genau, am 7. und 8. Mai auf dem Egerpark in Erfurt. Da gibt's auch noch Karten. Wochenendkarten gibt's nicht mehr. Ach, wenn ich das hier schon sehe, ey, ich hab richtig Bock drauf, Mann. Da kommen zum Beispiel übelste Dinos, ey. Das ist richtig geil. Das wird richtig geil. Genau. Da kommen zum Beispiel Walking Acts. Und zwar kommen Superhelden. Und zwar kommt der Hulk. Das kommt Wolverine. Es kommt kommen verschiedenste. Bühnenprogramme gibt's, es gibt Workshops, es gibt Ehrengäste. Ja, krass, ne? Zum Beispiel kommen verschiedenste Comiczeichner. Dinosaurier. Bühnenprogramm. Mensch, was sind das hier für eine Seite, Leute? Die Transformers kommen wieder. Ja, genau. Die waren auch schon dabei vor 2 Jahren. Die kommen so Autotuner. Das ist auch mal cool. Workshops. Also so die so ein bisschen ihr Auto auf Manga-Japano-Style machen. Shopping, genau, da kann man auch shoppen. Das ist auch immer cool. Cosplay, genau. Viele Cosplay-Leute. Das ist wirklich immer super interessant, was da so los ist, ey. Das ist schon geil. Kont- sagt über uns, gucken wir nochmal, ich gucke euch gerade mit hier, mit euch da drauf. Genau, und da gibt's nämlich auch, ja, Leute, ey, guckt euch das doch einfach mal an. Geht mal auf Instagram zu Comic Park, was da so los ist. Die Ghostbusters kommen, also nicht die echten, aber die Ghostbusters Jungs und Ghostbusters German Division, glaube. Und das wird sehr, sehr lustig. Und da freue ich mich drauf. Und ich freue mich drauf auch, ich war letztens erst wieder da und möchte hier an dieser Stelle wirklich nochmal Werbung für den Planet Comics machen, für das Planet Comics Café. Das ist quasi ein ganz tolles Konzept, wo ein Café mit einem Comicladen verbunden ist, der in Erfurt ist. Wirklich, wirklich richtig, richtig schön. Und da möchte ich nochmal gleich auch an dieser Stelle nochmal sagen, wo der ist. Der ist nämlich, wie gesagt, in Erfurt. Da muss ich jetzt mal hier weiterklicken. Klicken. Ja, das hätte man alles vorbereiten können, aber ich mache das on the fly. Mache ich das. On the fly mache ich das. So. Ja, so ist das halt, gell? Leute, wenn man das so on the fly macht und halt echt absolut sprechen und nebenbei alles eingeben, ist natürlich gar nicht so einfach. Deswegen, ich brauche einfach ein Hiwi. Genau. Und zwar ist das in der Eichenstraße 7, 99084 Erfurt. Ihr könnt gerne, Planet Comics Erfurt hat eine Homepage, eine Seite, planetcomicserfurt.de. Da könnt ihr auch online Dinge bestellen, Comics und solche Dinge. Das ist halt wirklich, wirklich, also es ist wirklich sehr, sehr herzlich dort und echt nette Leute und eben auch die Veranstalter vom Comic Park. Und damit schließt sich quasi der Kreis. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Sache. Ja, also so ein kleiner Ausblick. Ich werde mit euch da durchlaufen. Es wird Interviews geben. Ich kann noch gar nicht sagen, welche, aber die wird es geben. Es wird eine Menge. Eine Menge, Menge, Menge guter Laune geben. Das Wetter wird schön sein. Das ist auch scheißegal, wie das Wetter wird, denn wir freuen uns alle drauf. Wir freuen uns rauszukommen. Ich freue mich rauszukommen. Ich freue mich darauf. Im Sommer, das ist ein kleiner Themawechsel, wenn wir gerade so ein bisschen in der Was wird kommen Sache sind. Ich werde im Sommer 2 Wochen Urlaub fahren. Denn weil ich ja dann auch in Elternzeit bin, werde ich mit meiner Frau und meiner kleinen Familie in den Urlaub fahren. Und da, ja, dann kann es sein, ich sag da nochmal was Genaueres dazu, kann es sein, dass es da mal keine Folge gibt. Ja, genau. Leute, also langsam neigt sich die Folge auch dem Ende zu, ihr merkt's. Es wird ruhiger, es wird gediegener. Es wird höchste Zeit, sich eine Pfeife anzuzünden oder einen kleinen Cognac einzuschenken. Und ich weiß, ja, bei mir nicht, bei mir ist es gerade ja 11 Uhr morgens am Montag, nicht am Montag, also eine sehr frische Folge am Sonntag. Ich lieb's. Ich freue mich, ich werde demnächst auch wieder. Keine Ankündigung gibt's hier. Ich freue mich auf den Comic Park, wie gesagt. Ich kann ja noch mal kurz in den Kalender schauen. Da kann ich euch sagen, ob die nächste Folge das schon der Comic Park sein wird. Kalender. Gucken wir mal rein. So. Also, wir haben heute den 24. So, gucken wir mal. Ist das überhaupt der richtige Kalender hier? Oder ist das nächstes Jahr? Leute, jetzt macht doch einfach nur mal, kann man sich hier nicht einfach mal einen Kalender fucking nochmal anzeigen lassen bei Google? Sag mal, seid ihr irgendwie, habt ihr nur komplett Hirse geraucht oder was? Was soll denn der Quatsch? Mach jetzt den Mist auf und gut ist. Heute ist der 24. Morgen kommt die Folge raus, der 25. So. Genau. Dann haben wir eine Woche. Eine Woche. Zack. Zwei Wochen. Ja, ihr habt Glück. Genau. Ja, die nächste Folge. Folge 7 wird schon der Comic Park sein. Oder? Ja, 1, 2. Genau. Am 9. Am 9. Mai kommt schon die nächste Folge. Genau. Dann sind wir schon bei Folge 7, Leute. Und danach werden wir uns wahrscheinlich bald mal wieder auf die Suche machen nach einem neuen Gast. Und dann auch mal nicht, wahrscheinlich auch mal zu einem Thema, was nichts mit dem MCU zu tun hat. Und wir geben uns Mühe. Das MCU ist halt in der Nerd-Szene halt echt allüberschattend. Genau. Meine Damen und Herren, habe ich eigentlich was zur neuen Peppers-Scheibe gesagt? Ich glaube nicht. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich sag nur eins dazu, die neue Peppers-Scheibe gefällt mir sehr, sehr gut. Red Hot Chili Peppers, das neue Album Infinite Love. Ich glaube, ne? Bitte reinziehen oder Unlimited. Ich guck mal. Red Hot Chili Peppers, also so viel Zeit haben wir jetzt auch noch. Red Hot Chili Peppers. Leute, und ich habe natürlich Spider-Man auch in Grüße gehen raus an Björn. Ich habe es auf Deutsch geguckt, wie es das hier hört. Ja. Genau, die Scheibe heißt wirklich Unlimited Love. Zieht sie euch mal rein, ist geil. John Frusciante ist wieder zurück. Und macht Spaß. Ja. Und mit dieser kleinen Empfehlung, Red Hot Chili Peppers, Leute, verabschiede ich mich heute in die Woche. Haltet durch. Bleibt gut drauf und ich weiß es nicht. Bis bald, wir hören uns dann vom Comic Park. Das ist krass, Mann, das ist richtig krass. Also Leute, haut rein, bis dann. Tschüss.